Thank you.

Thank you. I'm in love, in love, in love, in love. Was sagen Sie dazu? Ja. Aha. Ja, und waren Sie denn nicht angeschnallt, oder? Ja, ja, ich bin da ja und da müssen wir leider mit der ganzen. See you in the next time.